Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen. Mehr Zeit für Flüchtlingsaufnahme, Bärmann unterstützt mehr Generationenhäuser und VC-Damen verlassen Abstiegsplatz. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler, guten Morgen. Bis Ende April muss die Stadt Nienburg ca. 80 weitere Flüchtlinge aufnehmen. Die Frist wurde somit um 4 Wochen verlängert. Vergangene Woche hat die Stadt Nienburg das Offizierscasino in Langendamm als Unterkunft übernommen. Der Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB, ist mit der Betreuung der Flüchtlinge beauftragt. Die Finanzierung von Mehrgenerationenhäusern soll verstetigt werden. Die Förderung von einjährigen Zusagen solle auf 4 Jahre erhöht werden. So fordert es unter anderem der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Maike Beermann. Die Mehrgenerationenhäuser, wie auch in Stolzenau und Stadthagen, stellen einen Mehrwert für die Kommunen dar, so Beermann. Mehrgenerationenhäuser ist ja ein Programm, was schon seit mehreren Jahren läuft. Und bisher war es so, dass die Finanzierung dieser Mehrgenerationenhäuser zu einem großen Teil aus dem Europäischen Sozialfonds gewährleistet wurde. Und da hat sich natürlich eben gezeigt, dass sich in den vergangenen Jahren die Mehrgenerationenhäuser zu wichtigen Orten entwickelt haben, wo sich Menschen, wo sich Generationen eben auch treffen können. Und man natürlich aber auch über die vielen Jahre gemerkt hat, dass sich Mehrgenerationenhäuser über die unterschiedlichsten Dinge der Gesellschaft kümmern, sich dort anstrengen und bemüht sind. Morgen findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Finanzen und zentrale Dienste der Stadt Nienburg statt. Beginn ist um 17 Uhr im historischen Rathaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Umbau des Gebäudekomplexes an der Langen Straße zur künftigen Nutzung als Stadtarchiv und Bibliothek sowie der Beschluss des Wirtschaftsplanes der Bäder der Stadt Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun der Blick zum Sport und in die dritte Volleyballliga. Die Damen des VC Nienburg gewinnen das bisher wichtigste Saisonspiel gegen Hannover mit 3:1. Seit Monaten können die Nienburgerinnen somit den direkten Abstiegsplatz verlassen. Gegen den direkten Tabellenkonkurrenten aus der Landeshauptstadt machte vor allem der Wille den entscheidenden Unterschied. Die Erleichterung war anschließend groß bei Kapitänin Irina Gerlinger und Co-Trainer Torben Kessler. Ja, ich bin mehr als glücklich, weil der Sieg enorm wichtig war. Zumal wir dann auch gegen GFL gespielt haben. Das ist ja immer so ein kleines Derby für uns. Und deswegen freuen wir uns natürlich ungemein. Das war, wie du schon sagst, das wichtigste Spiel. Das ist ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel gewesen. Und das hat uns gezeigt, wir sind an GFL jetzt punktemäßig vorbeigezogen. Wir haben jetzt noch 3 Spiele, die alle 3 im unteren Bereich der Tabelle liegen. Perfekte Voraussetzung haben wir heute geschaffen. Nienburg holt 3 Punkte und rückt somit vor auf Tabellenplatz 7 der dritten Liga, steht nun einen Zähler vor Hannover, einen hinter Langenfeld, den kommenden Gegner. Soweit die Themen aus unserer Nachrichtenredaktion.